mehr Flexibilität wagen. In den Turm treten wir durch eine Stahltür am Fuß des Windrads. Jetzt stehen wir in einem hell ausgeleuchteten Raum, der so hoch ist, dass wir nicht sicher sind, ob wir oben das Ende sehen können. In der Luft ein Surren, wie von einem gigantischen Föhn, vor uns Schränke mit Elektronik. An den Wänden des Turms führen 20 straff gespannte Stahlseile nach oben. Allein könnte der Turm nicht stehen, erst die beindicken Züge geben ihm Stabilität. Vor uns ist ein kleiner Lift, in dessen Drahtkorb wir gerade so reinpassen würden. Leider dürfen wir nicht hinauf, der Wind ist zu stark. In 140 Meter Höhe schwankt das Windrad wie ein Schiff im Sturm, sagt Thomas Banning. Das muss man sich vorstellen wie Seegang. Falls einem von uns oben schlecht würde, müsste uns eine ausgebildete Fachkraft wieder herunter begleiten, und die ist gerade nicht greifbar. 5 bis 7 Millionen Euro kostet so ein Windrad, sagt Naturstromchef Banning und schaut hoch zur Gondel. Viele Jahre hat es gedauert, dieses Windrad zu planen, zu genehmigen und zu bauen. Aber nun ist es am Netz, liefert Ökostrom. Alles gut, könnte man denken. Aber dieses Windrad, das funktioniert und Strom erzeugt, ist Mahnmal für eine weitere Absurdität der deutschen Energiewende. Es kann sein, dass Naturstrom die Windmühle wieder abbauen muss. Warum? Die Genehmigung hat so lange gedauert, dass das genehmigte Windradmodell, eine GE 2.5, nicht mehr hergestellt wurde, als es endlich losging. Naturstrom musste daher auf das Nachfolgemodell GE 2.75 ausweichen. Es stammt vom selben Hersteller und ist in Höhe und Rotorlänge praktisch baugleich. Lediglich die Technik im Innern der Gondel stammt von einem anderen Hersteller. Das Windrad ist sogar wesentlich leiser als das genehmigte Modell. Grundsätzlich erlaubt das Bundesemissionsschutzgesetz, eine erteilte Genehmigung auf eine andere Anlage zu übertragen, wenn diese sich nicht wesentlich vom genehmigten Modell unterscheidet. Und so bewilligte die zuständige Behörde auch das Upgrade. Das Windrad durfte ohne neues Genehmigungsverfahren aufgestellt werden. Doch wie fast alles, was eine Behörde macht, kann auch diese Entscheidung beklagt werden. Und siehe da, Gegner des Windparks Rugendorf zogen vors Verwaltungsgericht. Ihr Argument? Das gebaute Windrad entspreche nicht dem genehmigten Windrad, darum hätte das gesamte Genehmigungsverfahren neu absolviert werden müssen. Das würde das Aus für das Windrad bedeuten. Denn inzwischen gilt in Bayern die 10H-Regel. Damit würde ein neues Genehmigungsverfahren voraussichtlich scheitern, weil an dieser Stelle keine hohen Windräder mehr gebaut werden dürfen. Die Klage liegt jetzt beim Verwaltungsgericht und im schlimmsten Fall müssen die Anlagen irgendwann in den nächsten Jahren wieder abgebaut werden. Normalerweise liegt die Lebensdauer eines solchen Windrads bei ungefähr 20 Jahren, wobei es für die Betreiber erst in den letzten 4 bis 5 Jahren Gewinn abwirft. Klagevereine bremsen, was das Zeug hält. Solche Klagen sind ein weiteres großes Hindernis für den Ausbau der Windkraft. Allein in Hessen konnten Mitte 2022 74 genehmigte Windräder nicht gebaut werden, da diese mit Klagen belegt waren. Dadurch benötigen nicht nur die Genehmigungsbehörden mehr Personal, sondern natürlich auch die Gerichte selbst. Interessanterweise kommen die meisten Klagen dabei nicht von besorgten AnwohnerInnen aus der Umgebung, sondern von professionell organisierten Vereinen mit klarer politischer Agenda. Im Fall Gössersdorf reichte die Klage ein Verein namens VLAB ein, Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität e.V. Dieser sitzt im etwa 80 Kilometer entfernten Erbendorf. Der VLAB entstand 2009 aus einer BürgerInneninitiative. Nach eigenen Angaben hat der Verein in den letzten Jahren 15 bis 17 Klagen angestrengt. Eine genaue Liste wollte er dem Bayerischen Rundfunk aber nicht vorlegen. Der VLAB habe 8000 Mitglieder, von denen viele enttäuscht aus etablierten Naturschutzorganisationen wie NABU oder Bund ausgestiegen seien. Auch der erste Vorsitzende des VLAB, ein Forstingenieur namens Johannes Bratka, war 30 Jahre lang Mitglied im Bund. Im Gespräch mit uns sagte Bratka, dass er die Energiewende absolut sinnvoll finde, ihm aber viele Instrumente falsch erscheinen, insbesondere der maßlose Windkraftausbau. Sein Hauptkritikpunkt an Windkraftanlagen ist, nebst möglicher Kollisionsschäden für Vögel und Fledermäuse, die Ästhetik. Er findet sie einfach nicht schön,